und herzlich willkommen zum 10 News Podcast im Jahre 2010. Heute geht es um die News aus dem letzten Monat, das war der September, und mit dabei ist heute auch der Marcel. Hallihallo. Und heute sind wir mal nicht zu zweit, sondern zu dritt, denn mit dabei ist auch der Clemens. Seid gegrüßt. Okay, und dann starten wir gleich mal mit den News aus der Detektiv Conan Community. Da gab es diesmal ein bisschen weniger zu berichten, aber wir fangen mal wieder an mit dem Wiki. Da läuft jetzt derzeit der 6. Schreibwettbewerb noch bis zum 15. Oktober und ihr habt da Zeit, noch einen Artikel anzulegen oder zu verbessern und ihn dann für den Wettbewerb einzutragen. Ihr könnt dann, wie bei den letzten Schreibwettbewerben auch schon, ein Detektiv Conan Band nach Wahl gewinnen, wenn ihr dann mit eurem Artikel unter die ersten drei Plätze nachher kommt. Diesmal sind in der Jury Philipp, Rani Chan und Chantre. Bisher haben wir 4 Teilnehmer, also ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr da mitmachen würdet, würde mich das auch sehr freuen, dann eure Artikel dann lesen zu können. Und da findet ihr vielleicht auch hier im Podcast dann Erwähnung, wenn ihr dann sehr gut abschneidet. Des Weiteren gibt es jetzt zwischen der Detective Conan Community und Amazon eine neue Partnerschaft. Da könnt ihr jetzt via Amazon Bände, Filme oder anderen Fanstuff bezüglich Detective Conan bestellen über die Seite Amazon. Das heißt, gleiche Preise, gleiche Lieferzeit und so weiter, alles Amazon-Standard. Der einzige Unterschied ist, dass wir dann Teile von dem Kaufpreis bekommen, um unsere Kosten decken zu können, die wir halt so haben mit Serverkosten und so weiter und so fort. Da fällt auch einiges an und da haben wir uns eben zu der Kooperation mit Amazon entschieden, damit die Fans uns auch auf diesem Weg unterstützen können. Bei uns im Newsblog sind jetzt auch wieder 2 neue Themen-Podcasts vom Conancast erschienen. Das war einmal der 37. Der hatte das Thema Band 70 und da haben wir den aktuellen Band aus der Serie Detective Conan genau unter die Lupe genommen. Und da gab es noch den 38. Conancast, der ging rund um Spekulationen über Shuichi Akais Tod und über die Ereignisse darüber hinaus. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören, das ist überhaupt die längste Ausgabe, die es bisher gab. Und da haben auch die meisten Teilnehmer mitgenommen, also wir haben da auch 2 Experten mit dabei. Und da haben wir das Thema mal genau auseinandergenommen und dann alle möglichen oder bisher entworfenen Theorien genau analysiert. Zudem läuft ja immer noch unser Conan-Quiz. Da wurde jetzt die 2. Testausgabe mit einiger Verspätung veröffentlicht. Und die könnt ihr euch auch gerne mal anschauen und euch dann auch immer noch für das Quiz eintragen, wenn ihr dann dabei sein wollt. Die 1. Ausgabe wird jetzt noch in naher Zukunft starten. Wann ist noch nicht genau klar. Und ansonsten kann ich noch anmerken, dass ich häufiger Rückmeldung bekommen habe, dass bestimmte Fans auch mal bei einem Conancast dabei sein wollen oder sie einfach nur mit uns unterhalten möchten. Das könnt ihr natürlich gerne machen. Und zwar über den TeamSpeak 3 Client. Da könnt ihr dann über die Adresse ts.infinity, also mit ph und Doppel-E am Ende, ts.infinity.de. Und da findet ihr uns dann freitags ab 17 Uhr haben wir immer ein Gespräch. Da könnt ihr dann gerne mal vorbeischauen und euch dann mit uns unterhalten. Und dann könnten wir auch einen Termin abmachen, wann ihr denn mal bei einem Podcast dabei sein könntet. Wir sind ja über Teilnehmer oder neue Teilnehmer immer sehr dankbar. Kommen wir dann mal zu den Ereignissen in Deutschland. Da war ja anime-technisch nicht sehr viel los. Dafür erschien aber ein neuer Manga-Band. Und zwar am 8. September 2011. Des Weiteren ist in Deutschland auch Band 71 zu erwarten, und zwar am 8. November. Und einen Monat davor jetzt demnächst, in der 1. oder 2. Oktoberwoche, erscheint dann noch der Sonderband zu Kaito Kid. Der 1. Sonderband übrigens zur Conan-Reihe. Ja, da würde ich dann auch sagen, dass ihr da mal ordentlich zuschlagen solltet, denn anhand der Verkaufszahlen zu diesem Sonderband wird EMA da wahrscheinlich auch entscheiden, ob noch weitere Sonderbände hier in Deutschland veröffentlicht werden. Also auf jeden Fall zuschlagen, was das Zeug hält, damit auch Sonderbände zur Organisation oder andere Bände, die nicht der Original-Conan-Reihe angehören, hier nach Deutschland kommen. Und knapp 400 Seiten für 5,99 € lohnen sich. Ja, das auf jeden Fall. Dann braucht man, glaube ich, nur noch so 4 Bände, dann hat man alle, also 4 Original-Detektiv-Conan-Bände, dann hat man alle Handlungen um Kaito Kid zusammen. Denn der Sonderband fasst ja alle Handlungen ab Band 46 zusammen. Das war das mit dem Haus der 1000 Fallen, wer sich daran erinnern mag. Okay, dann haben wir die Sektion Deutschland ja auch schon sehr schnell abgeschlossen. Dann machen wir gleich mal mit Japan weiter, wo es ja bekanntermaßen wieder mehr zu berichten gab. Zum einen läuft ja immer noch die Realfilm-Serie, wo jetzt wieder 4 neue Episoden zu angelaufen sind, nämlich die Episoden 9 bis 12. Und die hat sich Marcel mal genauer angeguckt. Genau, die Realfilm-Serie läuft ja noch munter weiter, und zwar mal Donnerstagabends. Und da beginne ich mal mit Episode 9. Da hat der Heiji sein Debüt gehabt, zusammen mit Kazuha. Also das erste Mal, dass Heiji und Kazuha auch als Schauspieler zu sehen waren in Doramas. Und wie ich finde, sind sie auch gut getroffen. Bei dem Fall führt Shinichi die beiden so ein bisschen an der Nase rum, indem er sich ja nicht als Shinichi zu erkennen gibt, sondern sich unter falschem Vornamen vorstellt und immer so schauen will, was der gute Heiji so drauf hat. Und der wiederum will ja sehen, was Shinichi drauf hat. Naja, was will er denn da erfahren? Aber ja, dadurch kann er es eben nicht erfahren. Den Fall dazu finde ich sehr solide. Also da wird Shinichi von einem neuen Inspektor, also diesmal sind nicht Sato und Takagi bei den Ermittlungen dabei, sondern ein ganz neuer Inspektor und auch nicht aus dem Manga. Und Shinichi wird da als Mörder hingestellt, weil er einen Fußball in ein Fenster befördert hat und dort in dem Haus jetzt eine Frau tot aufgefunden wurde mit Glassplittern in ihrem Hals und dadurch ihn zu Tode offenbar gekommen ist. Und Eiji verteidigt dann Shinichi und später ermitteln sie dann mehr oder weniger Seite an Seite in dem Fall. Und ich finde ihn durchaus gelungen und spreche eine Empfehlung dafür aus und gebe 4 von 5 Sterne oder Heiji-Mützen. Gut, dann mache ich mal gleich weiter mit der 10. Episode. Da hat Kogoro eine Klientin, die über einen Videochat Kontakt zu ihm aufgenommen hat. Und da er allerdings an einem Abend lieber zu einem Konzert zur Yoko Ono gehen will, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, übernimmt dran dieses Videogespräch der Klientin. Und wie sie erzählt, wird sie von ihrem Liebhaber misshandelt. Also sie ist auch gerade zu Hause, wo die beiden wohnen, in der Wohnung. Und dann verfolgt dann über Video, wie sie erst aus dem Bild rausgeht, als ihr Mann dann nach Hause kommt. Und danach hört sie Schreie, also es ist niemand mehr zu sehen in dem Videobild, das ransieht von der Wohnung, aber sie hört Schreie und die Stimme auch des Liebhabers und der schlägt offensichtlich auf sie ein oder misshandelt sie wieder. Was sie dann allerdings nicht wissen kann, ist, dass diese Misshandlung gerade gar nicht stattfindet, sondern die Klientin außerhalb des Bildschirms eben nur eine aufgenommene Kassette da wiedergibt und diese Schreie dann zu hören sind. Also da stellt sich schon mal die Frage, was spielt diese Klientin da mit einem, für ein Spiel, in dem sie Ran und Kogoro verklickern will, dass sie misshandelt wird von ihrem Liebhaber, obwohl es scheinbar gar nicht stimmt. Und daraufhin halt Ran eben dort zu ihrem Apartment, wo sie im Haus mit einem Mann zusammenstößt. Aber sie findet dann in der Wohnung der Klientin niemanden vor. Also auch keine Leiche und so, nur Blutspuren. Allerdings findet dann die Polizei wenig später in einem Apartment, das 3 Stunden Autofahrt entfernt ist und die auch teilweise identisches Mobiliar aufweist, die Leiche von dieser Klientin. Und die Tatzeit wird auf die Zeit geschätzt, zu der Ran mit dieser Klientin diesen Videochat hatte. Wodurch zum einen dann durch dieses identische Mobiliar der Tatort unbekannt ist, weil es einerseits das Apartment ist, woran er innen geheilt ist und das in ihrer Nähe war, oder andererseits könnte es auch diese 3 Stunden Autofahrt entfernt Wohnung sein. Weil durch Video kann man ja den Tatort sozusagen verfälschen, indem man einfach, weil es identisch ist, einen falschen Tatort zeigt. Und zum anderen war dieser Mann, mit dem Rand zusammengestoßen war, der Liebhaber von der Klientin, womit er so gesehen als Täter herausfällt, weil er ja den 3 Stunden Fahrzeit nicht zu dem anderen Apartment hätte kommen können und dort ja, den Mord begehen können an ihr. Also ich fand den Fall unterhaltsam, vielleicht ein wenig einseitig, weil es immer nur an dem einen Schauplatz ist und dadurch ein bisschen wenig Abwechslung bietet. Aber ich habe mich durchweg unterhalten gefühlt und würde hier 3 von 5 Sternen geben. Diesen Trick mit den zwei gleichen Räumen, den gab es ja auch schon einmal in Detektiv Conan. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, aber da wurden doch auch zwei identische Räume auf zwei verschiedenen Etagen benutzt, wo dann der Täter im Genau. Fahrstuhl Conan und so in die falsche Etage gefahren ist mit denen. Genau, er markiert die Zahl 5, also Conan bemerkt an der Anzeige der Etage im Aufzug, dass die Zahl 5 nicht korrekt ausgeschrieben wurde, sondern ein Blutfleck diese Zahl bedeckt, sodass man eine 2 sieht, obwohl die 2 bereits schon überschritten war. Und daher kommt er zur Falllösung. Ah ja, ich erinnere mich, glaube ich, auch noch an den Fall da, genau mit dem Fahrstuhl. Genau, der Täter und die anderen Verdächtigen waren ja alle Schauspieler. Genau, daran hat mich dieser Fall so ein bisschen erinnert. War vielleicht auch daran angelehnt, kann ja sein. Gut, dann gleich weiter zur 11. Episode. Das war ja bekanntlich die erste und bisher einzige Manga-Umsetzung in der Realfilmserie. Und zwar wurde dann der Fall Die letzte Fahrt vom Chef, also das sind die deutschen Episoden 207 und 208, beziehungsweise ist es auch in Band 26 zu finden, umgesetzt. Und in dem Fall lädt Finichia bekanntlich Ran in ein Restaurant ein, im Baker Center, um ihr dann bei einem romantischen Abendessen seine Liebe zu gestehen. Und er sucht sich gerade diesen Ort aus, weil da bereits sein Vater Yusaku seiner Mutter den Heiratsantrag gemacht hat. Also ist das insofern ein Ort der Erinnerungen. Diese Episode stellt für mich, wie ich finde, eine sehr gelungene Adaption dar der Originalhandlung aus dem Manga, wo dann Shinichi sehr schnell den Täter konfrontiert. Also der Täter ist ja bekannt, man sieht ihn bei der Tat und dadurch kommt auch schnell Spannung auf, weil es ist ja oft so, wenn man den Täter bereits kennt, dann könnte es eventuell langweilig werden, aber weil er ihn gleich damit konfrontiert, wird es eben doch spannend. Und der Täter streitet auch alles ab und macht Shinichi relativ schwierig, ihn zu überführen, indem er ja, Beweise verlangt und Shinichi hat bisher nur Indizienbeweise. Im Unterschied zur Manga-Vorlage tritt hier zum Beispiel nicht Megure auf, der in der Realfilmserie nicht vorkommt und wird deswegen durch Sato und Takagi ersetzt, die hier ermitteln. Und auch das Ende des Falls unterscheidet sich hier von der Manga-Vorlage, weil im Manga ja Shinichi zu Konnen zurückschrumpft, bevor er zu Ran zurückkehren kann. Und hier kehrt Shinichi dann tatsächlich zu Ran an den Tisch zurück, aber ich will mal nicht verraten, wie es dann ausgeht. Es ist auf jeden Fall ein anderes Ende. Ja, also interessant. Megure steht ja eigentlich am auffälligsten für die Tokioter Polizei. Vielleicht haben die keinen Darsteller gefunden oder auch die Beziehung zwischen Sato und Takagi. Ich weiß nicht, ob sie vordergründig ist oder. Also jetzt in der Filmserie wird nicht groß darauf eingegangen, auf die Verbindung zwischen Sato und Takagi. Takagi verhält sich immer nur ein bisschen nervös ihr gegenüber und so. Und dann gibt es ja so ein paar Witzeleien und so. Also ich fand die Episode insgesamt wirklich sehr gelungen. Auch ich finde bisher, es war die beste Episode der Realfilmserie und gibt durchaus mal ausnahmsweise 5 von 5 Sternen dafür. Weil ich sie wirklich sehr unterhaltsam fand, auch wenn ich die Manga-Vorlage schon kannte, was noch mehr dafür spricht, dass ich sie gut fand. Gut, und dann zur vorletzten, also der letzten, die ich jetzt noch besprechen werde. Das ist die 12. Episode, also die vorletzte der Serie. Und da geht es darum, dass in einem Schließfachdepot der Baker Bank eine leblose Frau entdeckt wird und die arbeitet in der Bank. Allerdings ist das Depot jetzt mit einem Gitter abgeschlossen und angeblich kennt nur diese eingesperrte Frau das Passwort, wodurch sie nicht befreit werden kann. Jetzt ist neben diesem Gitter ein Zettel angebracht von einem unbekannten Täter offensichtlich, der sie wohl auch da niedergeschlagen hat. Und darauf steht die Warnung, dass die Bank in die Luft fliegen werde, sobald dies der Polizei jetzt berichtet wird. Deswegen wird eben nicht die Polizei eingeschaltet, sondern Kogoro und Shinichi ermitteln am Tatort. Und es treten gleich drei Bankangestellte vor, die behaupten, der Täter zu sein und sogar wirklich darauf bestehen. Es ist allerdings so, dass niemand den Zettel dort angebracht haben will mit der Drohung, sondern nur diese Frau ermordet haben will. Allerdings unterscheiden sich die Aussagen der drei teilweise voneinander, denn während zwei meinen, dass sie sie getötet haben, meint zum Beispiel der Dritte, dass sie noch leben würde und sie habe sich letzten Endes nur mit einem Schlafmittel betäubt, um das Depot zu blockieren und das Ganze wie ein Mord aussehen zu lassen. Und dafür ist ihr Grund, dass sie im Depot eingelagerte Waren veruntreut hat und ja, sich sozusagen in Anführungszeichen die kurz ausgeliehen hat, um damit sich persönlich zu bereichern. Und sie will jetzt mit dieser Blockade erreichen, dass ein reicher Botschafter, der diese Ware dort eingelagert hat und die sie jetzt kurz sich gestohlen hat, an diese Ware jetzt heute nicht mehr rankommt, sondern erst am nächsten Tag, wo sie dann die Ware zurückgehalten haben sollte. Also ich fand den Fall hier sehr unterhaltsam. Mein einziger Kritikpunkt wäre vielleicht wieder, dass es ein bisschen wenig Abwechslung gibt bezüglich des Schauplatzes, weil wirklich fast alles vor diesem Gitter spielt. Aber ja, ich fand es sonst sehr schön und würde mich auch freuen, wenn die Anime-Originale, also die Filler-Episoden im Anime, etwa das Niveau hätten. Jetzt nicht nur speziell von der Episode von, sondern allgemein von der Realfilmserie, weil die haben wirklich ein recht hohes Niveau insgesamt. Und für die Episode gebe ich 4 von 5 Sterne. Achso, und was ich noch erwähnen wollte, dass am Ende der Episode Shinichi dann endlich zu durchschauen scheint, wer hinter dieser Gefangennahme von ihnen steckt, also von Ran, Kogoro und ihm, und sie in diesen weißen Räumen gefangen hält. Und in der letzten finalen 13. Episode entnehme ich jetzt der Vorschau, dass da offensichtlich Ran stirbt und es sich offensichtlich um einen Mord handelt an ihr, weil dort auch Sato und Takagi vom Morddezernat zu sehen sind. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die Serie dramatisch abschließt und auf diese Weise endet, oder ob es denn doch noch ein Happy End gibt und das zum Beispiel alles nur ein Traum war oder so. Also da bin ich gespannt drauf, auf jeden Fall. Ja, wo du gerade eben schon die Fille angesprochen hast, da haben wir ja schon die passende Überleitung zu den richtigen Anime-Episoden, die nicht aus der Realfilmserie stammen. Aber vorher wollen wir auch noch einmal das Ending 40 von Mai Kuraki besprechen, was wir auch im letzten News-Podcast schon angesprochen haben. Das trägt ja den Titel Your Best Friend. Und ich finde das eigentlich von der Musik her sehr gut als Ending geeignet. Vielleicht ein bisschen zu sanft, aber ansonsten kann sich das auf jeden Fall sehen lassen. Und von den Animationen her ist es auch sehr gut. Also man sieht da ja Ran und Shinichi auf diesem Gefährt. Ich weiß nicht mehr den genauen Namen. Und das finde ich doch sehr gut, auch wenn da ein bisschen wenig Abwechslung drin ist. Aber das bin ich ja von den Endings schon gewohnt, dass man da immer nur Conan, Shinichi und Ran sieht. Und ansonsten eigentlich so gut wie gar keinen. Ansonsten, ja, ich würde von den Animationen 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben und entsprechend auch von der Musik her, also auch 4 von 5 und insgesamt dann 4 von 5, was weiß ich was, Detective Boys Abzeichen. Ja, also das Pferd heißt Draisine, also Draisine. Und ich fand die Musik gerade nicht besonders ansprechend. Und das Ending hat mich an einen Parteiwerbespot der Violetten erinnert. Zum einen wegen den Schmetterlingen, zum einen wegen diesen vordergründigen violetten Pflanzen, Blumen. Aber ansonsten ist es ja eigentlich ganz nett, die zwei Hauptcharaktere im Vordergrund zu haben. Uiui, Schleichwerbung für Politik in einem Conan-Ending. Nee, das ist mir nicht aufgefallen, aber ich beschäftige mich jetzt auch nicht großartig damit. Nun ja, das sind eben vordergründig in den Werbespots violette Schmetterlinge zu sehen und daher kam ich zu diesem Schluss. Also hat mich schon daran erinnert. Okay, ja, man entdeckt ja immer wieder Parallelen zu irgendwas. Wo ich auf jeden Fall zustimmen kann, ist, dass ich das Ending auch sanft finde und meinem Geschmack nach zu sanft. Also vor allem für ein Mystery-Anime oder ein Krimi-Anime, der auch gut ein bisschen Romanze immer hat, finde ich das etwas unpassend vom Stil her und es kommt nicht wirklich Mystery-Feeling auf. Auch wenn es jetzt nur ein Ending ist und nicht ein Opening, aber da finde ich, sollte es doch besser passen. Von daher, also das Lied an sich finde ich jetzt auch nicht wirklich gut gelungen. Es ist ganz entspannt, aber ich habe es jetzt nach dem dritten oder vierten Hören jetzt immer abgebrochen bei den neuen Episoden und nicht mehr zugehört, weil es mich ein bisschen genervt hat. Und daher würde ich dem musikalischen Teil an sich 2 Abzeichen geben, aber weil es nicht so passend ist, gebe ich doch nur ein. Also ich gebe dem Ending 2,5 von 5 Sternen. Also auch gerade wegen den von Marcel angeführten Punkten und die, die ich gerade auch erwähnt habe. Ach so, also ich gebe nicht insgesamt 1, das wäre ein bisschen doch niedrig. Die Animation finde ich doch gelungen an sich. Die Schmetterlinge sind gut animiert, die Draisinenpfade schön gemacht, die Blumen sehen dann nett aus und alles. Also ist im Gegensatz zu den letzten Endings wirklich ein Fortschritt animationstechnisch. Allerdings lasse ich dann die Animationsbewertung auch immer so einfließen, was so inhaltlich vorkommt. Und das sind einerseits, wie du schon angesprochen hast, Philipp, wieder nur Ran und Shinichi, was jetzt schon Standard ist, mehr oder weniger, aber was ich trotzdem nicht gut finde und trotzdem dafür auch was abziehe entsprechend. Und andererseits ist es mit der Draisinenfahrt schon ein bisschen sehr random, also es ist sehr merkwürdig ausgewählt, dass man ausgerechnet auf so eine Draisinenfahrt kommt. Deswegen finde ich es nicht unbedingt passend für ein Mystery-Anime und gebe animationstechnisch 3 von 5 Abzeichen und insgesamt dann 2. Die Landschaft allein ist ja ein wenig eintönig neben der einen Schiene mit den eben diesen violetten Blumen und der grünen Landschaft, also Hintergrund, den Bergen. Also was ich noch gefunden hätte, wenn da genau bei dieser Landschaft noch irgendwie so andere Charaktere so an der Seite stehen würden und denen so zuwinken oder so. Irgendwie Ja. sowas, dass man noch was einbringt, aber so ist es wirklich nicht toll, finde ich. Die Charaktere werden da komplett von den anderen distanziert. Oh, von mir aus kann dann auch Jin kommen und am Ende der Schiene so einen Sprengsatz anbringen oder so. Oder Eri jagt den zwei Kindern hinterher mit einer weiteren Dresine. Genau, die ist ja immer böse, dass Genau. Misako seinen Kindern so viel Freiheit lässt, beziehungsweise seinem Sohn nicht seinen Kindern. Ja. Gut, soweit dann auch zu dem aktuellen Ending 40 von Maikuraki. Dann machen wir mal weiter mit den Episoden, zu denen auch dieses Ending zu sehen war. Da beginnen wir mal mit Episode 629. Das war der Fall um die Aufnahme des Werbevideos, beziehungsweise der erste Teil davon. Und der zweite Teil dazu wurde dann in Episode 630 herausgebracht. Also 629 und 630 sind ein zweiteiliger Filler-Fall. Wenn ich mal kurz die Handlung anreißen darf, da sind Ran, Sonoko und die Detective Boys, die gelangen gemeinsam mit einem Schiff auf eine abgelegene Insel und treffen dann dort auf eine Crew, die ein Werbevideo, wie es der Titel ja auch schon verrät, aufnehmen will. Und dabei gibt es dann halt verschiedene Konflikte zwischen den einzelnen Teilnehmern. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, sind das 6 Mitglieder dieser Crew und dann eben noch 2 weitere in einem Gasthaus oder einer Pension auf dieser Insel. Und dann wird eben am Ende der Episode ein Darsteller umgebracht und jetzt geht es eben darum herauszufinden, wie dieser Mord zustande kam und ja, wer der Täter ist. Also ich fand die Folge erstaunlich gut und freue mich auch schon auf jeden Fall auf den zweiten Teil, den ich bisher noch nicht gesehen habe. Ja, also ich habe den zweiten Teil gesehen und fand ihn auch ganz interessant. Dabei sind die ganzen Verdächtigen, finden sich eben in diesem Hotel aufgrund des Sturmes und auch dort, wo das Opfer eben umgebracht wurde. Ich denke, schon im zweiten Teil kann man schon herausfinden, wer der Täter ist. Also ist einleuchtend, aber ich fand ihn dennoch gut und interessant. Also es war unterhaltend. Und ja, dann denke ich dem Niveau vom ersten Teil auch anschließen. Ja, also es gibt auf jeden Fall immer noch diese filler-typischen Charaktermerkmale, die man ja auch schon so von früheren Fillern bzw. Filler-Einteilern so gewohnt ist. Aber dennoch eine gute Abwechslung zu den normalen Manga-Fällen, wo es ja immer dieses Standardschema 3 Verdächtige und 3 Kapitel damals, beziehungsweise dann immer 2 Episoden, was ja hier aber auch der Fall ist. Also ein guter Gegensatz dazu und als Kenner von früheren Filler-Episoden erwartet man natürlich immer gleich, dass irgendwo jemand wegstirbt und dann gleich wieder ermittelt werden muss, aber das war hier nicht der Fall und da wurde auch, also mehrmals gab es dann diverse Szenen, wo ich erwartet hätte, dass irgendwas passiert, aber da ist nichts passiert und dann taucht ganz überraschend doch jemand auf und sagt, dass jemand gestorben ist. Also insgesamt sehr gut gemacht von den Anime-Produzenten, da haben die auf jeden Fall meinen Respekt und ich könnte dem Ganzen dann auch 4 von 5 Filler-Abzeichen geben, soweit ich das bis jetzt gesehen habe. Ja, also noch zu erwähnen ist, es geht doch noch in einer Weise weiter auch spannend. Im zweiten Teil wird nämlich noch eine Person ermordet. Und das hat eben auch auf das Motiv des Täters zurückzuführen, weshalb der Täter eben auch schnell reagieren musste. Aber ja, und gemeint fand ich auch die Szene, die man eben bei der Auflösung im zweiten Teil erfährt, wenn der Mörder das Opfer eben tötet. Also das fand ich ein wenig gemein, diese Szene, wo das Opfer dann gerade lacht und während dem Lachen erstochen wird. Also wo du es schon vorhin angesprochen hattest, Philipp, mit diesem, als Kenner der Detektiv Conan Serie hat man da schon erwartet, dass jemand wegstirbt, aber dann ist niemand erstmal weggestorben. Ist mir noch eingefallen, dass der dann letztendlich das Opfer wird, aber doch recht früh schon offensichtlich ist, weil er sich eben unbeliebt macht bei der ganzen Filmcrew, ja, und sich ziemlich herablassend verhält gegenüber den allen. Also ich muss dazu sagen, dass ich ehrlich gesagt gar nicht so mitkam bei den ganzen vielen Charakteren. Das waren ja 6 Stück. Und als Kenner der Serie Detektiv Conan, beziehungsweise der Haupthandlung, da komme ich mit so vielen Charakteren eigentlich gar nicht mehr zurecht und war da auch sehr verwirrt, wer denn jetzt wer war und was es denn da für Beziehungen gab. Hab da einfach nur darauf geachtet, dass jetzt bald jemand stirbt oder was denn wer macht. Da hat mir es auch sehr geholfen, dass am Ende der Folge nochmal alles zusammengefasst wurde, was welche Charaktere verdächtig macht und wie sie der Täter sein könnten. Also das hat mir auch sehr geholfen. Das war auch gut von den Anime-Produzenten, dass sie das dann da eingebunden haben. Also ich habe ja den ersten Teil nicht gesehen und in der Einführung beim zweiten Teil, die fand ich gut. Also ich konnte auch ziemlich prima mit einsteigen. Und also ich kann auch dem Fall insgesamt, denke ich, 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Es gab ja noch diese zwei Charaktere, die für das Wohlbefinden zuständig waren. Also einmal in der Küche, also im Hotel. Und ich denke, bei dem Fall braucht man sich jetzt nicht so viele Gedanken machen zu jedem Charakter. Die Zahl ist einfach mal ein bisschen abwechslungsreich. Ich denke, man kann sich auch gut auf einen engeren Kreis schließen. Also ich würde es jetzt auch positiv hervorheben mit den Mehrcharakteren. Bei Goshos Originalfällen sind es ja in der Regel 3 Kapitel und dann 3 Verdächtige und einer von denen ist dann immer der Täter. Und hier sind es jetzt 5 oder 6 ungefähr Verdächtige, was ich positiv finde, weil da mehr Spielraum ist und es gibt immer mehr Verbindung zwischen den Einzelnen. Was ich auch positiv finde, ist, dass es diesmal wieder ein Schauplatz ist, ohne Kontakt sozusagen zur Außenwelt, also nur telefonisch zur Polizei, was ja in Conan relativ selten ist. Da taucht ja meistens schon die Polizei am Anfang des 2. Kapitels auf. Und hier tritt die eben noch nicht auf, die Polizei in der ersten Episode. Und ja, hilft halt entsprechend nicht bei den Ermittlungen, sodass Conan und so auf sich allein gestellt sind und sogar noch mit einem weiteren Mord rechnen müssen da. Ja, das freut mich auch immer sehr, wenn dann mal wieder so ein paar, ich sage ja schon, das war so ein richtiger Gegensatz zu den normalen Manga-Fällen, also die Fälle aus der originalen Manga-Handlung. Es gab ja auch früher im Manga, beziehungsweise früher gab es die und heute jetzt leider nicht mehr, solche Fälle, die, wie du schon angesprochen hattest, diese auf einer entlegenen Insel oder irgendwo tief im Wald, zum Beispiel die Mumie im Wald oder sowas, wo es dann auch ganz ausgefeilte Mordmethoden gibt, wo dann eben die Personen Köpfe unter dem Bauch hin und her getragen haben und so weiter. Also sowas sollte auf jeden Fall mal wiederkommen und ich denke mal, Aoyama soll sich da auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden und auch mal wieder sowas bringen. Und mir sind Ja, so ein macht paar das. Sachen doch leicht negativ aufgefallen. Zum einen der Charaktereinsatz, zum Beispiel vermisse ich da irgendwie Sonoko in der 2. Hälfte der Episode. Ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich es gesehen habe, aber wenn ich mich richtig erinnere, war sie einfach auf irgendwie gar nicht mehr zu sehen und so. Das hat mich etwas verwundert. Dann bleiben mir die Fallcharaktere persönlich etwas zu blass. Also ich konnte da nicht wirklich Sympathie oder so für einen gewinnen oder auch Hass auf jemanden entwickeln, außer jetzt vielleicht den einen, der sich unbeliebt macht. Aber es kam so ein bisschen sehr künstlich rüber, der hat ein bisschen übertrieben, fand ich. Und ja, außer vielleicht beim Pensionswirt, der doch ganz sympathisch wirkte. Ach so, und auch den Zeichenstil fand ich hier nicht gerade großartig. Der war wieder im Gegensatz zu den letzten Episoden etwas schwächer. Von daher ist mich jetzt etwas schwer bei der Bewertung, weil es einerseits so ein interessanter Schauplatzfall wieder ist, ohne Kontakt zur Polizei, und andererseits so ein paar Schwächen hat. Also ich würde wahrscheinlich eher so zu 3 Detective-Voice-Abzeichen tendieren. Gut, dann würden wir es eigentlich weitermachen mit der Episode 631, aber die hat hier noch keiner von uns so wirklich gesehen. Und deswegen verschieben wir es einfach mal auf den nächsten News-Podcast, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ich sag nur, dass die Blumenuhrs auf jeden Fall gewusst haben wird, wer der Täter ist. Und damit machen wir jetzt einfach weiter mit der 4. Episode zu Magic Kaito, die sich Marcel angesehen hat. Genau, in der 4. Magic Kaito Episode hat Akako ihr Debüt, und zwar ist das ein Charakter aus Magic Kaito, eine ja, junge Frau, die eine Schwarzmagierin ist und bei sich zu Hause so einen magischen Spiegel zu stehen hat, und den befragt sie, wer denn erstmal die Schönste sei und so, und dann befragt sie ihn, ob alle Männer ihr folgen werden oder dass alle Männer ihr untertan sein könnten. Und der Spiegel beantwortet es damit, dass alle Männer ihr zu Füßen liegen werden, bis auf einen, und zwar Kaito Kid. Und daraufhin ist sie sehr erbost und tritt den Spiegel, dass er zerbricht. Und zufälligerweise ereignet es sich dann so, dass sie sich als neue Mitschülerin vorstellt, und zwar in Kaito Kurubas Klasse. Also sie wird dann da gleich am Valentinstag offenbar vorgestellt in der Klasse. Und sie wird gleich umschwärmt von den ganzen Jungen, die entsprechend Schokolade von ihr wollen, weil es ja Tradition in Japan, dass man da zum Valentinstag Schokolade gibt den Jungen. Dann kommt auch Kaito in die Klasse, und zwar ist er schon beladen mit Schokoladen von ganz vielen anderen Mädchen. Und dann verlangt Akako, weil er auch Schokolade von ihr will, weil sie eben sehr beliebt ist. Und Kaito mag ja immer so Frauen, ist ja ein kleiner Frauenheld. Und Akako verlangt dann allerdings von ihm, dass er die Schokolade von all den anderen Mädchen wegwirft, damit er ihre bekommt. Das lehnt dann Kaito allerdings ab, wodurch Akako dann richtig bemerkt, dass er Kaito Kid sein muss, weil er eben ihrem Willen widerstehen kann. Daraufhin versucht sie dann bei Kaito Kids nächsten Diebstahl, ihn sich wirklich untertan zu machen, und verhext erst Inspektor Nakamori mit so einem verwunschenen Halsband, damit er wie wild auf Kid schießt, um ihn umzubringen. Als er dann allerdings das nicht schafft und Kaito Kid nach draußen gelangt, erfolgreich mit dem Diebesgut, trifft Akko auf ihn, und sie beschwört gleich so einen schwarzmagischen Kreis und Pentagramm, und dort versucht sie, ihn sich untertan zu machen. Also ich fand die Episode sehr unterhaltsam. Ich mag auch Akako sehr als Charakter, und das ist einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Kaito Kid Universum. Ja, ich bin ja auch gespannt. Hat er ja im letzten News-Podcast schon gesagt, dass ich mir die Folge auf jeden Fall ansehen werde. Bin jetzt leider noch nicht dazu gekommen und werde mir dann in den nächsten Wochen die auch mal anschauen, wenn sie denn bei unserer Partnerseite veröffentlicht wird. Dann wurden ja auch wieder neue Episoden für den Oktober angekündigt, beziehungsweise der offizielle Episodenplan dazu wurde noch gar nicht veröffentlicht. Aber dennoch ist jetzt schon auf jeden Fall klar, dass in den nächsten beiden Wochen, also am 1. und 8. Oktober. der Fall mit dem Wächter der Zeit laufen wird, der ja auch schon im Manga zu sehen, der auch schon im Manga zu lesen war. Der wird dann jetzt hier als Anime-Zweiteiler umgesetzt werden. Und ich freue mich da auch schon drauf, weil es ja auch wieder eine interessante Szene mit Kogoro gab, die ich auch sehr interessant fand. Und ich habe zu dem Kapitel dazu ja auch die Shonen Sunday-Ausgabe hier bei mir zu Hause liegen. Von daher habe ich natürlich eine besondere Verbindung auch zu diesem Fall und werde mir die Episode auf jeden Fall auch anschauen. Allerdings ist der Episodenplan für den Monat Oktober zu dem Zeitpunkt der Aufnahme von diesem News-Podcast jetzt leider noch nicht veröffentlicht worden, sodass wir nur wissen, dass am 29. Oktober die 5. Magikaito-Episode ausgestrahlt wird. Und zwar trifft da Kaito Kid auf die Organisation, die von seinem Vater umgebracht wird. Das wird also auf jeden Fall sehenswert sein, so wie ich das sehe. Und eben dieser Zweiteiler am 1. und 8. Oktober zum Wächter der Zeit ist bekannt. Was am 15. und 22. Oktober ausgestrahlt wird, ist bisher nur gerüchteweise vorhanden. Also die Episodentitel sind noch nicht offiziell bestätigt und könnten sich noch ändern, oder es könnte sich auch komplett als falsch herausstellen. Jedenfalls sind für den 15. Oktober ist da zuerst die Episode 634 geplant. Das ist ein einteiliges Anime-Original und hat etwa den übersetzten Titel "Der Tatort ist ein sehr enger Laden". Mehr ist dazu noch nicht zu sagen, es sind noch keine weiteren Informationen vorhanden. Und danach folgt ein weiterer Filler, also zwei Anime-Original-Einteiler, am 22. Oktober mit Episode 635 kommt in eine Episode mit dem Titel etwa "Vorsicht bei der Diät". Also oh, sehr interessante Titel diesmal. Naja, finde ich eigentlich nicht gut, dass sie jetzt dann noch zwei Anime-Original-Einteiler hinterpacken. Ich meine, wir hatten jetzt schon einen Zweiteiler und dann auch noch einen Einteiler. Da hätte man vielleicht entweder noch einen Zweiteiler machen sollen, weil die ja in der Regel besser sind als die Einteiler. Oder eben auch den Fall mit den Detective Boys und dem Jungen, der Wolf schrie, umsetzen können, der ja schon seit einiger Zeit auf eine Umsetzung im Anime wartet. Die hätte ich da doch gerne gesehen. Naja, ich weiß nicht. Wird sicher noch herausstellen, was dann da laufen wird. Also ich würde mich sehr freuen, wenn es ja wieder einen Manga-Fall geben würde. Und jetzt nicht wieder eine ganze Filler-Reihe hintereinander. Das sollte man vielleicht doch ein bisschen abwechslungsreicher gestalten. Dann kommen wir auch vom Anime in Japan zum Manga in Japan. Da wurde jetzt am 16. September 2011 der neue Band 73 veröffentlicht. Da ist ja auf dem Cover Conan im Stil von Masumi Sera zu sehen, der da auch einen Jeet Kune Do-Angriff auszuführen scheint. Also ich finde die Fälle aus dem Band auf jeden Fall sehr interessant, zumal ja auch Masumi Sera hier ihren ersten Auftritt hat und dann auch gleich im Schlüsselloch zu sehen ist. Dann machen wir mal weiter mit den Kapiteln, die jetzt in der Shonen Sunday erscheinen. Da hatten wir ja zuletzt den Fall rund um den nicht schlafenden Kogoro, also um den falschen Kogoro angesprochen. Da wurde jetzt der Fall fortgeführt mit den Kapiteln 788 und 789, was ich überhaupt sehr interessant finde. Kapitel 789, eine Zahlenreihenfolge. Da wird der Fall dann entsprechend aufgelöst und ich fand das auch ehrlich gesagt gut gemacht, wie das denn da war. Hatte mir aber ein besseres Ende erhofft, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, es geht euch wahrscheinlich auch so. Da konnte man ja eigentlich viel mehr machen mit diesem falschen Kogoro und was jetzt am Ende da rausgekommen ist. Also das hat mich dann doch ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Interessant fand ich es aber, was dann zum Beispiel zwischendurch im Fernsehen zu sehen war, als dann der Fernseher nochmal wieder eingeschaltet wurde. Da waren ja unter anderem Yoko Okino, so ein Fußballspiel mit Big Osaka zu sehen und auch Samuraien. Also da gab es auch schon wieder diverse Anspielungen auf andere Ereignisse in Detective Conan. Also wieder ein paar Verknüpfungen, die es ja eigentlich so von Fall zu Fall eigentlich gar nicht so gibt. Ah, genau, das war nett. Ich glaube, da war auch Jaiba zu sehen, oder? Ja, ich kenne die aber ja nicht, deswegen habe ich den nicht ganz erkannt, wahrscheinlich. Das ist bei mir jetzt auch schon lange her, dass ich das gelesen habe. Also mittelmäßig lange. Ja, und entsprechend dem Ende des ganzen Falls würde ich dann dem Fall auch nur 3 von 5 Detective Boys Abzeichen geben, beziehungsweise Kogoro, Schnauzbärte oder Narkosepfeilen, die ja hier nicht eingesetzt wurden. Also, wenn das ein richtiges Ende gegeben hätte, wo man dann auch vielleicht wieder ran Conan verdächtigt hätte oder Kogoro überraschenderweise aufgetaucht wäre, dann wären da auf jeden Fall 4, wenn nicht sogar 5 Schnauzbärte drin gewesen, aber so jetzt hier nur 3. Mehr ist da auf jeden Fall nicht drin. Ja, ich stimme dir zu, dass man aus dem Ende auf jeden Fall mehr hätte rausholen können. Und insgesamt war der Fall jetzt nicht sonderlich fesselnd. Interessant war eben nur diese Nebengeschichte mit Kogoro, also mit dem Nachahmer, der sich als echter Kogoro ausgibt und alle an der Nase rumführt. Und die Polizei dann auch mitspielt so ein bisschen. Und ich würde dann wahrscheinlich insgesamt, ich weiß nicht, vielleicht 2 bis 3 falsche Kogoro-Schnauzer geben. Ja, dann ging es jetzt auch schon weiter mit einem neuen interessanten Fall, der in Kapitel 790 begonnen wird. Das Kapitel trägt den Titel Das Objekt von Inspektor Chibas erster Liebe. Und wie man den Titel schon wieder entnehmen kann, geht es hier um Naeko Miike, die ja lange Zeit nicht aufgetreten ist und wo wir auch schon im letzten News-Podcast schon mal spekuliert hatten, als dann gerade die Episode zu dem ersten Fall mit der ersten Liebe im Anime lief. Da hatten wir spekuliert, ob Naeko Miike noch einen zweiten Auftritt haben wird. Und jetzt kommt eben dieser zweite Auftritt hier im Manga. Der wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger als der erste. Und ja, da geht's gleich mal wieder interessant los. Und zwar nicht mit einem Mord, sondern mit Vandalismus eines Unbekannten an einem Auto. Ich glaube, das gehört Inspektor Chiba. Und dann gilt es eben herauszufinden, wer den Vandalismus da angestellt hat. Hab mich schon die ganze Zeit gefragt, wie der Fall denn aufgelöst werden soll, auf jeden Fall wieder so schnell aufgelöst werden soll, wenn da gar kein Name genannt wird. Und da tauchen natürlich schon die ersten 3 Verdächtigen auf, die natürlich wieder mit Conan und den anderen Detective Boys Bekanntschaft machen, die auch in dem Fall mit dabei sind. Also es geht ja wieder um Inspektor Chiba, der dann gemeinsam mit Miike Naeko ermittelt. Und dann ist eben auch Yumi mit dabei und Conan übernimmt dann mit Yumi die Westseite. Oder ich meine, das war die Westseite, auf jeden Fall einen Teil. Und überlässt dann Miike und Inspektor Chiba die andere Seite für die Ermittlung, sodass dann auch Inspektor Chiba und Miike alleine sind, weil Chiba sich ja immer noch nicht an Miike erinnern kann und dadurch die Erinnerung vielleicht wieder ein bisschen mehr angeregt wird. Genau, das finde ich ja immer ganz lustig, dass die Detective Boys war ja auch schon bei Shiratori so immer diese ja, etwas tollpatschigen Polizisten zusammenbringen wollen und Fieber jetzt immer so sagen, geh mal mit ihr dahin und ja, geht mal da alleine zusammen und ermittelt. Und was ich dann auch lustig finde, dass im zweiten Kapitel dann Yumi sich allerdings querstellt, weil sie eifersüchtig auf die ganzen Liebespaare im Polizeihauptquartier ist. Und dann, ja, macht sie eben das Gegenteil von dem, was die Detective Boys wollen und trennt die beiden eben immer schnellstmöglich. Also, es könnte noch interessant werden, was dann im Ah, dritten Kapitel passiert. das zweite Kapitel habe ich ja noch gar nicht gelesen, aber im ersten Kapitel gab es ja auch schon wieder so ein lustiges Zitat von Ai Haibara, wo sie ja meinte, dass Sato und Takagi sich erst so angestellt hätten und dann auch noch Shiratori und jetzt auch noch Chiba. Wo soll das bloß enden? Also, da hat Aoyama auch schon selber gemerkt, da hat er auch einmal in einem Interview angegeben, dass er gerne mit Ai Haibara seine eigene Gefühlslage so ein bisschen in die Welt von Detective Conan überträgt. Das finde ich doch schon interessant, dass er das auch rausgefunden hat, dass dann diese ganzen Sandkastenfreundschaften den Fans wahrscheinlich sehr auf den Geist gehen. Also mir auf jeden Fall auch. Man sollte auf jeden Fall bald mal einen Schlussstrich ziehen, was jetzt bald auch hoffentlich der Fall ist. Es war ja jetzt schon, Shiratori hat es gefunden, Sato und Takagi haben sich gefunden und jetzt wahrscheinlich auch Chiba mit dem Ende dieses Falls, was ich doch sehr hoffe. Ich hoffe mal, dass dann Yumi nicht noch dazwischen geht. Oder dass vielleicht auch noch Yumi jetzt hier noch ein Jugendfreund da bekommt. Das wäre auf jeden Fall jetzt hier nicht sehr angebracht. Ja, notfalls müssen die in einen Harem bilden oder so. Nee, es geht ja nicht. Also finde ich schon gut, dass Gosho das so ein bisschen sarkastisch nimmt und so und dann das so darstellt, dass die Charaktere, beziehungsweise in dem Fall Ai Haibara, sprechen lässt, dass alle Polizisten zufällig immer so eine Jugendliebe haben. Ja, mal sehen. Ja, die Auflösung zu diesem Fall werdet ihr auf jeden Fall im nächsten News-Podcast hören und dann auch unsere ausführliche Meinung dazu und die Anzahl an Detective Boys-Abzeichen, die man hier endlich mal geben darf, weil es auch mal ein Fall ist, wo die Detective Boys alle mit dabei sind. Okay, dann sind wir auch soweit durch mit dem Manga in Japan. Jetzt folgt hier natürlich noch unser berüchtigter Blick in die Glaskugel, den wir schon einige Zeit nicht mehr hatten, nachdem wir ihn damals noch eingeführt haben. Und zwar wollen wir hier einmal wieder einen Blick auf das Kapitel 800 werfen, das ja schon sehr bald erscheinen wird, wahrscheinlich im November oder sogar noch später. Und ich wundere mich da schon eine ganze Zeit lang, dass noch kein Hinweis dazu veröffentlicht wurde, dass die Organisation in Kapitel 800 erscheinen wird. Glaubt ihr, dass dann noch irgendwas folgen wird? Ein Hinweis in der Shonen Sunday oder vielleicht in einem anderen Magazin? Naja, ich meine, es sind ja noch 8 Kapitel bis dahin hin. Das heißt, es sind noch mindestens 2 Monate. Also vor Dezember würde ich jetzt nicht damit rechnen. Und wahrscheinlich wird Gosho wieder irgendwie so vor vielleicht Kapitel 798 oder so in dem Dreh oder vielleicht im Fall davor schon Andeutungen machen. Ja, vorher würde ich noch nicht wirklich mit rechnen. Also ich denke, dass jetzt noch ein normaler Fall mindestens nachkommt nach diesem Chiba-Liebesfall. Danach eventuell noch eine und danach dann vielleicht schon so ein Übergangsfall zum Organisationsfall, der wohl aller Wahrscheinlichkeit nach in Kapitel 800 dann kommt. Ja, also ich begründe es damit, dass wir erst so nach Neujahr, also so im Januar, erst Näheres zu der Organisation erfahren werden. Also unter Umständen schon etwas später, also nach Kapitel 800. Ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es schon vor Kapitel 800 losgeht. Das war ja damals auch schon bei dem Treffen mit der Organisation im Zentralklinikum, also im Krankenhaus so. Da ging es ja schon einige Kapitel vor der runden Zahl los. Und es könnte jetzt diesmal auch so sein, oder wie du ja gerade sagtest, Clemens, auch eventuell später. Was ich aber auch nicht begrüßen würde. Ich denke mal, wenn dann bei Kapitel 800 noch nichts da ist, dann werden die Fans sicherlich auch wieder Kopf stehen und sich fragen, was denn jetzt mit Aoyama los ist, ob er denn alle hier verschaukeln will und da gar nichts mehr bringt. Also da könnten dann noch eventuell sehr viele Fans oder einige Fans von der Serie abkommen. Wer allerdings wahrscheinlich nicht kommt, denke ich, Hondo Aisuke, also Aisuke Hondo, so rum. Denn wir hatten ja so eine Abstimmung bei uns im Newsblog, was ihr denkt, was im nächsten Organisationsfall passieren wird. Und da hatten wir eben auch die Möglichkeit gesetzt, abzustimmen für Kaido Kid verkleidet sich als Wodka und sprengt die Kaidektai-Mori in die Luft, was natürlich eine Quatschantwort ist, aber dafür haben doch einige abgestimmt. Aber noch weniger haben eben abgestimmt für Aisuke Hondo kehrt nach Japan zurück. Und das wird demnach wahrscheinlich auch nicht passieren. Ja, Marcel denkt sich da wieder irgendwelche lustigen Umfragen aus. Also, wenn ihr hier wieder eine lustige Umfrage seht, dann wisst ihr, wer dafür verantwortlich ist. Und vielleicht verkleidet sich ja Jin als Kaido Kid und jagt die Kaimori in die Luft. Deswegen kann es auch sein, dass Wodka das nicht ist. Vielleicht sind es ja sogar beide, wer weiß. Gut, soweit dann auch mit unserem kurzen Blick in die Glaskugel. Dann verweise ich natürlich hier noch einmal darauf, dass wir auch auf Facebook zu finden sind. facebook.com/conannews. twitter.com/conannews. Wir sind auch auf Animax zu finden. Da könnt ihr gerne mal unseren Zirkel besuchen. Und ansonsten sind wir auch auf YouTube zu finden als conannews. Und in diesem Sinne sage ich dann auch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, auf Wiedersehen. Oder Filme oder allen sonstigen Krams, der bisher sehr abfällig für mich. Pfui, Philipp, aus. Wir haben da neulich einen Markt aufgemacht. Kramladen.